Die Niederlande, die Niederländer, sie sind kein fremdes Volk, sind kein fremdes Volkstum. Aber man kann auch nicht sagen, dass sie deutsches Volk und deutsches Volkstum sind. Ich wünsche daher nicht, dass irgendjemand, der hier in meinem Führungsbereich ist, sei es der Dienststelle, sei es des Arbeitsbereiches, von sich heraus eine aktive Propaganda für eine Einverleibung, staatsrechtliche Einverleibung der Niederlande in das Reich in irgendeiner Weise eine solche Propaganda macht. Es bleibt bei der größeren Aufgabe, die wir hier haben, nämlich die nationalsozialistische, das ist die völkische Gemeinschaft der germanischen Völker, hier vorzubereiten. Und, Kameraden, das kann man nicht durch Schematisierung und das kann man nicht durch Unifizierung. Wir müssen da wirklich politisch großzügiger, großmütiger, möchte ich sagen, denken lernen. Das war so im Rahmen des Alten Reichs noch möglich. Aber jetzt, wo wir hier auftreten mit den Ansprüchen, mit der Berechtigung der Führung im Raume der germanischen Völker, bei Gott jetzt nicht mehr schematisieren und nicht mehr unifizieren. Daran zerbricht und zerbrechen wir.